Wir haben eine Menge Filme, die in den Tests gut abgeschnitten haben. Da ist einer, der wird dir sicher gefallen. Ja? Es ist ein Film über einen 12-jährigen Burschen, der Präsident. Der Präsident. Der Vereinigten Staaten. Tja, so kann's kommen im Kino. Vollkommen realitätsgetreu, dass ein 12-jähriger Präsident wird. Oder ist das nur eine Metapher auf Donald Trump, dem ja durchaus prä- oder postpubertäres Verhalten attestiert wird? Ist demnach Platz 5 die Mär vom permanent wütenden Vogel, der zum Aggressionstraining muss? Angry Birds von Clay Curtis und Fergal Reilly. Wut! Therapiestunden! Rupf mir doch die Feder! Ist das auch eine Metapher für? Ja, vielleicht auch Trump. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen und verschiebe tiefsinniges Reflektieren über Filmmetaphorik im Kosmos von Animationsfilmen und Computerspielverfilmungen auf kühleres Wetter. Platz 4. Wo bin ich? Alice im Wunderland, hinter den Spiegeln, von James Bobbin. In der Fortsetzung von Tim Robbins wunderbarer Lewis Carroll-Verfilmung verschlägt es Alice alias Maya Wasikowska zurück ins Wunderland, um diesmal den verrückten Hutmacher Johnny Depp zu retten, der vom Tode bedroht ist. Allerdings mit ein bisschen Einstein in der Tasche, was die Betrachtung und die Erfahrung der Zeit betrifft. Verdammt, ich habe das Gefühl, wir kennen uns. Oh, einmal sind wir uns begegnet, als ich jünger war. Oh, tut mir leid, ich erinnere mich nicht. Aber nur, weil es noch nicht passiert ist. Wann wird es denn passieren? Das dauert noch Jahre, wenn du älter bist. Ich merke, das ergibt nicht viel Sinn. Eine schöne Überraschung, dass James Bobbin, der in der Alice-Fortsetzung Tim Burton auf dem Regiestuhl abgelöst hat, ebenso wie der Großmeister zuvor in Teil 1, einen sehr fantasievollen, ästhetisch in sich stimmigen Film gemacht hat, der natürlich fast ganz im Computer entstanden ist. Pink, die Rockröhre, hat für den Soundtrack den Jefferson Airplane-Klassiker White Rabbit eingesungen. I like weird, and this movie is one of the quirkier, more creative stories. Und wenn Pink sagt, dieser Film sei verrückt und kreativ, dann trifft sie den Nagel auf den Kopf. Platz 3. Warcraft, The Beginning von Duncan Jones. Aufwendige Verfilmung des Computerspiels Warcraft durch einen Regisseur, der 2009 mit Moon einen wunderschönen Science-Fiction-Film gedreht hat, nun aber mit dem Warcraft-Film beweist, leider, dass im Gegensatz zu Alice im Wunderland alle perfekt computergenerierten Bilder nur so überzeugend sind wie die Geschichte. Und da hapert es kräftig bei dieser nun Film-Story über die Orks und Menschen, die sich zusammenfinden, um gegen eine, ach ja, dunkle Macht. Naja, Sie wissen. Sie nennen es Englands Amityville Geisterhaus. Dort lebt eine Familie, die dringend unsere Hilfe braucht. Platz 2. Conjuring 2 von James Wan. Überraschung. Die Fortsetzung ist nicht schlechter als das Original. Mein Name ist Bill Wilkins. Was hören Sie in dieser Stimme? Klingt verwirrt. Ist er senil? Die Stimme auf diesem Band ist die eines 11-jährigen Mädchens. Manchmal ist es einfach die Aura eines Schauspielers, die einen Film, jetzt kommt die Betonung, wider Erwarten herausstechen lässt aus dem Einerlei der Horrorfilme. Patrick Wilson, der vor kurzem schon in der zweiten Staffel der TV-Serie Fargo glänzte, spielt hier, wie im ersten Teil von Conjuring, den Spezialisten für paranormale Phänomene, der zusammen mit seiner Frau, Vera Farmiga, einen Geist austreiben will. Filmemacher James Wan, der auch Conjuring 1 inszenierte, nimmt seine Geschichte ernst. Und das tut dem Film sehr gut. Gleiches gilt für Patrick Wilson, der sich in den letzten Jahren zu einem beeindruckenden Charakterdarsteller gemausert hat. Spannendes Genre-Kino. Ich bin bei der CIA. Willst du mich verarschen, oder was? Platz 1. Central Intelligence von Rawson Marshall. Entweder wir gehen dabei drauf, oder es wird die oberfette Poser-Story. Cool? Nun würde man wohl kaum auf die Idee kommen, Dwayne Johnson alias Ex-Wrestling-Star The Rock als Charakterdarsteller zu bezeichnen. Die vergnügliche wie actionreiche Spionage-Story Central Intelligence ist Popcorn-Kino von der Stange. Aber dem Charme des muskelbepackten Dwayne Johnson kann man sich eben schlicht nicht entziehen. Er hat einfach eine wunderbare Ausstrahlung, auch, scusi, auch in der blödesten Rolle.